Vorwärts! Die drei Detektive und Zuko wurden von Fan Chok und Fan Chien zu einem abseits gelegenen Fahrstuhl gedrängt, mit dem sie nur zwei Stockwerke tiefer zu einem Casino gelangten. Dort angekommen wurden die Gefangenen in aller Seelenruhe an den Spielautomaten vorbei, an einen Ort geführt, der hier noch weniger zu erwarten war, der Eingang einer Achterbahn. Soeben kam einer der Wagen durch ein dunkles Tor zurück an den Startpunkt gerollt. Die Achterbahn habe ich soeben schließen lassen, damit uns hier niemand stören kann. Los, einsteigen und die Fahrt genießen. Ich nehme vorne Platz. Und jetzt ihr. Na los, ach! Ja, ja, ist ja gut. Was haben Sie mit uns vor? Das werdet ihr schon früh genug erfahren. Ich habe eine Waffe dabei und mein Sinn für Humor ist restlos erschöpft. Und los geht die Fahrt. Yeah.